بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الثيما بما نواتس بعد الزيغة الآخرة oder eine Reise ins Jenseits. Und sind jetzt bei der Wiederauferstehung. Also wenn der Mensch, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn wieder auferstehen lässt. Allah sagt in Surah 55, Vers 26, Kullu man alayha fan. Alles, was auf ihr ist, oder alles, allgemein, yani, alles wird vergehen. وَيَنْ بَقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Nur das Angesicht deines Herrn bleibt bestehen. طيب. Und Allah sagt in Surah 36, Vers 49 bis 50, sie haben nur einen einzigen Schrei zu erwarten, der sie ergreift, während sie noch miteinander streiten. Da werden sie kein Vermächtnis mehr hinterlassen können und auch nicht zu ihren Angehörigen zurückkehren. Ja, was sehen wir hier raus? Die Stunde, die tritt sehr plötzlich ein. Rasulullah sagte sogar, die Stunde wird eintreffen, wenn zwei Leute ein Handel, beim Handel sind. Und der eine... Wie nochmal, Achri? Der Prophet sagte? So ist ja... also die Stunde wird eintreffen, wenn zwei Händler, also wenn zwei, ein Händler und ein Käufer. Der Händler will ihm, hat ihm das verkauft und er will das gerade einpacken und dann bricht plötzlich die Stunde ein. So plötzlich, ja, ne? Oder... Und die Stunde wird eintreffen, wenn ein Mann mit Milch nach Hause kommt und nicht einmal das trinken kann. Und die Stunde wird eintreffen, während jemand Essen in seinen Mund legen will und er nicht in der Lage sein wird, es reinzulegen. Also du willst gerade essen, du willst gerade so machen, das fängt an. Plötzlich, ja. Die Stunde fängt plötzlich an. Und es wird in eine Sur geblasen. Israfil a.s. trägt diesen. Was ist Al-Sur? Die Blase. Erstmal wird alles sterben. Nein, Al-Sur ist das Horn. Das Horn, ja. Ja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte über Israfil a.s. Die Augen von ihm starren auf Allahs Thron. Ja, Israfil a.s. seine Augen sind auf Allahs Thron gerichtet und seine Augen sehen aus wie zwei leuchtende Sterne. Also die sind also richtig hell so. Der ist ja eine Aufmerksamkeit. Und als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Israfil alaihi wasallam gesehen hat, hat er den Genuss von Dunya hat er verloren. Und er sagte, wie kann ich die Dunya genießen, wenn der Engel seinen Mund an den Horn gelegt hat und seine Stirn vor und seine Ohren gespitzt, ja, ne, für den Befehl Allah. Also Israfil alaihissalam ist so, ja, ne, der, sein Kopf ist nach vorne und er guckt so, ja, er ist schon bereit. Der guckt auf, der wartet nur noch auf, darauf, dass in den Horn gestoßen wird, sozusagen. Taib. Jetzt die Frage, kommen wir zum nächsten Punkt. Wann wird in der Sur gestoßen, Jane? Wann ist Yom, welcher Tag ist Yom Kippur, Jane? Das heißt noch Allah. Ja, aber welcher Wochentag meine ich? Freitag. Freitag, genau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Welt an einem Freitag untergehen wird. Und das ist überliefert in Mishkat al-Masabih. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem anderen Hadith, der beste Tag, wo die Sonne aufgeht, ist der Freitag. Und dann geht der Hadith ein bisschen weiter. Und dann sagt er, an diesem Tag geht die Welt unter. Ja, an einem Freitag. Aber welcher Freitag das ist, Allah alam, wissen wir nicht. Das Wissen hat Allah subhanahu wa ta'ala bei sich gelassen. Und an diesem Tag... und an diesem Tag sind die, also freitags, vielleicht habt ihr das mal beobachtet, die Tiere, die sind besorgt. Freitag sind die Tiere besorgt, weil sie sind darüber, die sind sich dessen bewusst. Freitag sind die Tiere so besorgt und so weiter, aber der Mensch nicht. Aber die meisten Menschen nicht. So. Sura 39, Vers 68. Und es wird ins Horn geblasen und da bricht zusammen, wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist. Außer, wen Allah will. Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie auf, sogleich auf und schauen hin. So, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es wird in eine Sura geblasen und alles, was da ist, wird sterben, außer, er macht eine Ausnahme. Wer ist diese Ausnahme? Manche Gelehrten sagen, die Hur al-Ain in Jannah. Andere Gelehrte sagen, die Diener in Jannah. Andere sagen, Jibril, Mikael, Israfil. Andere sagen, die Engel, die den Thron tragen. Andere sagen dies und andere sagen jenes. Ja, da gibt es da viele Ansichten dazu. Und Al-Qurtubi, rahimahullah, sagt, die richtige Antwort ist, dass keines dies stützt und alles davon kann möglich sein. Wir müssen nicht so tief darin gehen. Was wir wissen müssen, ist, dass wir nicht davon ausgenommen sind. Also sagt, wir müssen nicht so tief uns damit beschäftigen, wer wird davon ausgenommen? Die Hur al-Ain, die Diener in Jannah oder die Engel, die den Thron tragen und so weiter. Er sagt, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir davon betroffen sein werden. Wenn du willst, komm hier, schreib auf. Und jetzt kommt die nächste. Wie oft wird ins Horn geblasen? Ja? Zweimal. Was sagst du? Manche sagen zweimal und andere sagen dreimal. Diejenigen, die zweimal sagen, sind Al-Qurtubi, Rahimullah und Ibn Hajar al-Asqalani. Und die sagen, das erste Mal, dass ins Horn geblasen wird, ist As-Sa'q. As-Sa'q ist ja eine, dass alles, was lebendig ist, stirbt. Das ist das erste Mal ins Horn geblasen. Und das zweite Mal, sagen sie, ist Al-Ba'ath. Das heißt die Wiederauferstehung. Also Ibn Al-Qurtubi und Ibn Hajar, rahimallah, sagen, es wird zweimal ins Horn geblasen. So, diejenigen, die sagen, es wird dreimal ins Horn geblasen, sie sagen, das erste Mal ist Al-Fazah, yani, es versetzt die Schöpfung in Angst, sagen die. Der erste Hornblasen ist, versetzt die Schöpfung in Angst, der zweite ist As-Sa'q, yani, das alles Lebendige sterben lässt, und das dritte ist Al-Ba'ath, die Wiederauferstehung. Und das ist die Ansicht von Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Al-Qadi, Abu Bakr Al-Arabi. Rahimahumullah. طيب. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt das Hornblasen in Surah 36, Vers 51 bis 53. 51 bis 53? Ja, genau. Es wird ins Horn geblasen werden, und da laufen sie sogleich schnell aus den Gräbern zu ihren Herren herbei. Sie sagen, o weh uns, wer hat uns aus unserer Schlafstätte auferweckt? Das ist, was der Alabama versprochen hat, und die Gesandten haben die Wahrheit gesagt. Es wird nur ein einziger Schrei nötig sein, da werden sie sogleich alle bei uns vorgeführt. Also das ist so, also wenn man im Grab ist, und danach, wenn das anfängt, wieder Auferstehung, du stehst ja aus dem Grab auf, ne? Das ist so, in deinem Grab, du schläfst ja sozusagen, ne? Ja. Und dann hörst du, die Homoklima fängt an und das ist nicht so, du hörst so. Okay, das ist so, direkt, die Homoklima ist so. Aus den Gräbern springst du so raus, Jane. Und danach, du siehst dann, du stehst dann auf und du siehst, die ganzen Leute rennen herum. Der rennt herum, du siehst, wie die Sonne dunkel, verliert ihr Licht sozusagen, fällt auf die Erde. Du siehst, wie die Sterne, die Lichter von ihnen fallen auf die Erde. Und du siehst, wie die Leute alle rennen. Das ist Yom Kiyam. Und Allah sagt in Surah 22, Vers 2: Und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind. Aber die Strafe Allahs ist streng. Janne, stellt euch vor, wie ein Jahr altes Kind wird wiederbelebt. Also ein Jahr altes Kind mit, sagen wir mal, schwarzen Haaren oder blonden Haaren, der wird wiederbelebt, er steht auf. Und auch, er steht auf so, und dann sieht er, wie der Berg zerberstet, Janne, wie der Berg zersprengt wird, wie die Berge zersprengt werden. Ein Kind, weißt du, ein Jahr alt. Und dann, er sieht das und seine Haare werden wie? Grau. Seine Haare werden grau. Und was hat ein Kind? Ein Kind hat keine Sünden, oder? Ja, was wird dann aus uns? Allah sagt in Surah 73, Vers 17: Wie wollt ihr euch denn, wenn ihr ungläubig seid, vor einem Tag bewahren, der die Kinder weißhaarig, ja, wie Kreise macht? Und wie werden wir wieder auferstehen? Allah subhanahu wa ta'ala wird einen Regen senden, also eine, nicht Wasser, sondern so eine Flüssigkeit. Und wir werden dann von unseren, dieser Steißbein, von der Wirbelsäule der letzte Knochen, der ganz untere. Von da wird man wieder auferstehen, von diesen Knochen, ja. Und der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, zwischen den zwei Hornblasungen, ja, zwischen der, wir haben ja gesagt, es sind zwei oder drei, und zwischen denen sind 40, hat er gesagt. 40. Da wurde er gefragt, 40 Tage? Er hat nicht geantwortet. Da wurde gefragt, 40 Monate? Hat er nicht geantwortet. Er hat gesagt, wurde gefragt, 40 Jahre? Er antwortete nicht. Also wir wissen nicht genau, wie viel Zeit zwischen denen ist. Wir wissen halt 40, aber Tage, Jahre, Monate, Allah alle. Und danach wird eine Flüssigkeit herabgesandt, haben wir schon gesagt. Und wir werden dann wie Pflanzen wachsen. Und alles vom Mensch zerfällt, außer sein Steißbein. Dieser Hadith ist in Bukhari. Das, was ich erwähnt habe, dass Allah diese Flüssigkeit sendet. Und wir werden von unserem Steißbein wieder erschaffen und wieder auferstehen. Ja, ne? Das ist in Bukhari. Und der Mensch ähnelt einer Pflanze. Also von dem dann wieder so aufwächst sozusagen. Allah sagt in Surah 35, Vers 9: Und Allah ist es, der die Winde sendet. Und da wählen sie die Wolken auf, wühlen. Dann treiben wir sie zu einem toten Land und machen damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig. Ebenso wird es auch mit der Auferstehung sein. Wer ist der Erste, dessen Grab geöffnet wird? Adam war ich da? Melden nach. Hä? Melden. Ja. Adam war ich da? Nein. Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sagte: Ich bin der Führer der Kinder Adams an Yom al-Qiyamah. Und ich bin der Erste, dessen Grab am Tage der Auferstehung geöffnet wird. Dieser Hadith ist in Sahih Muslim. Und der andere Sahih-Überlieferung: Ein Jude stritt mit einem Muslim und der Jude sagte, im Namen dessen, der die Torah auf Musa sandte. Und der Muslim hat ihn geschlagen und begann Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu loben. Der Jude ging daraufhin zu Muhammad und beschwerte sich. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, stelle mich nicht über Musa, weil ich derjenige sein werde, der zuerst aus seinem Grab erweckt wurde, und werde sehen, dass Musa sich bereits am Thron Allahs festhält. Also weiß ich nicht, ob er mit einbezogen war vom ersten Sur, von As-Sa'd. Also Rasulullah wird vom Grab der Erste sein, der aufersteht, und dann wird er sehen, Musa hält sich schon am Thron Allahs, hält sich schon fest. Und dann weiß er nicht, hat er den ersten Horn sozusagen mitbekommen oder wurde er ausgenommen. Weil, warum, was begründen die Mufassirun? Zum Beispiel, ihr wisst ja, Musa a.s., Er wollte Allah subhanahu wa ta'ala ja sehen, ne? Ja. Und als er bei dem Berg Sinai war das, glaube ich, als er da war, da sagte er, mein Herr, zeige dich mir. Und da hat er gesagt, du willst mich nicht sehen, aber ich werde mich dem Berg zeigen. Oder Ibn Abbas sagte, ein Teil davon, nur ein Teil davon. Und da hat Allah sich ja den Berg sozusagen gezeigt und dann ist der Berg ja gesprungen, ja, geplatzt, der Berg, ne? Das kennst du, oder? Der Berg ist geplatzt und dann ist Musa ist ohnmächtig geworden. Der ist ja ohnmächtig geworden. Deswegen sagen manche, Yom Kiyam, er wird diese Ohnmacht nicht haben, weil er schon hier das bekommen hat. Okay? Und dann noch ein Teil von dem Hadith. Rasulullah sagte, ja, stelle mich nicht über Musa. So, warum hat er das gesagt? Er sagte, Anna, ich bin der Führer der Kinder Adams. Ich bin der Größte, ich bin der Beste von den Menschen sozusagen. Aber hier sagt er, stell mich nicht über Musa. Warum? Er sagt, wie war die Erklärung dazu? Weil wenn man mit Kuffar diskutiert zum Beispiel, da soll man nicht so etwas sagen. Damit die Kuffar nicht, beziehungsweise man soll nicht die Kuffar provozieren und damit die Anbiya Allahs herabstufen. Deswegen stellt man nicht Musa al-Salam runter wie Muhammad al-Salam. Man provoziert ihn nicht, damit die Anbiya Allahs nicht runtergemacht werden, sozusagen. Okay. Allah fügt die Menschen zusammen. Selbst wenn man im Meer ertrinkt oder wenn man verbrennt oder sonstiges. Allah fügt die Menschen trotzdem zusammen, auch wenn man Staub geworden ist. In Surah, Ganz kurz, ich hatte mal mit einem geredet, Ari. Der meinte, er hat, ich glaube, Kufu hat gesagt, ja. Der meinte so, wenn ich ein Glas nehme jetzt und dieses Glas zerbricht und dann wieder alles auflebe, wird er wieder so sein wie der Anfang? Sagt es mir nein. Wo immer ihr auch sein werdet, Allah wird euch alle herbeibringen. Allah hat zu allem die Macht. Und Surah 18, Vers 47. Und wir sie versammeln, ohne jemanden von ihnen auszulassen. Keiner wird ausgelassen. Ja. Selbst die Tiere. Allah sagt in Surah 81, Vers 5, und wenn die wilden Tiere versammelt werden. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, Allah wird alle Geschöpfe Yawm al-Qiyamah versammeln. Tiere, Menschen, Djinn und so weiter. Eine Ziege, die ein Horn hat, und eine Ziege, die kein Horn hat, und die Ziege, die das ausgenutzt hat mit dem Horn und den anderen damit gerammt hat oder so, Allah wird zwischen ihnen in Gerechtigkeit richten. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist. Danach wird Allah subhanahu wa ta'ala sie zu Staub machen. Also die ersten, mit denen Yawm al-Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala richten wird, sind die Tiere. Und dann, wenn er mit denen gerichtet hat, dann macht er sie zu Staub. Und danach, wie Allah sagt in Surah 78, Vers 40, وَيَقُولُ كَافِرْ يَا لَيْتَنِي مَنْ كُنْتُ تُرَابَ. Oh weh mir, wäre ich doch Staub. Weil er sieht, die werden zu Staub und er will auch dann Staub werden. Ja. So wie die Tiere. Ach, 78 und welche 40. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr werdet nackt, barfüßig und unbeschnitten wieder auferweckt werden. Und dann rezitierte er Surah 21, Vers 104. Wie wir die erste Schöpfung am Anfang gemacht haben, wiederholen wir sie. Also, ich kann sie wiederholen, der Prophet hat schon gesagt. Ihr werdet nackt, barfüßig und unbeschnitten wieder auferweckt werden. Und danach hat der Surah 21, Vers 104 rezitiert. Beschnitt. Unbeschnitten, ja. Erwachen. Erweckt werden, ja. Und als Aisha radiallahu anha dies hörte, fragte sie wegen der Aura. Also die fragte, dann wär, oder die sagte, dann werden die Männer ja die Frauen sehen und so weiter. Ja, also man sieht, was für ein Schamgefühl sie hatte, radiallahu anha. Aber Rasulullah sagte ihr dann, diese Angelegenheit ist zu gewaltig, also dass man sich auf Aura konzentriert, sozusagen. Das ist zu gewaltig, Jana. Und dieser Hadith ist mutafakkun alayh. Mutafakkun alayh. Was heißt mutafakkun alayh? Ja? Zwei. Zwei? Na, mashallah. Taib. Wer ist der Erste, der Yawm al-Qiyamah bekleidet wird? Weil wir haben ja gesagt, Yawm al-Qiyamah bei Abrichten werden nackt sein. Ja? Mutafakkun alayh. Mutafakkun alayh. Ja. Oder wenn man sagt, Sheikhan und so weiter, die zwei Shuyukh, dann weiß man meistens in der Hadith-Wissenschaft. Also wer wird der Erste sein, der Yawm al-Qiyamah bekleidet wird? Ja? Nein. Ibrahim a.s. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, der zuerst bekleidet wird, ist Ibrahim. Er wird mit einem Kleid aus Jannah bekleidet und dann ich. Und kein Kleid wird meinem ähneln. Also er wird die schönste Klamotten haben. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber Ibrahim a.s. wird der Erste sein, der, wie heißt das, der bekleidet wird. Okay, so. Ort der Versammlung. Wo werden die Menschen versammelt? In Surah 14, Vers 48. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, an dem Tag, da die Erde zu einer anderen Erde verändert werden wird. Yani die Unterschiede mit dieser Welt ist, die Erde dort wird komplett flach sein. Also es gibt keine Berge oder so. Du siehst ja alles. Keine Berge, keine Hügel, keine Höhen, keine Tiefen, keine Gravitation. Und obwohl diese Erde so weit ist, also hab ich ja gesagt, die ist hier komplett flach. Und du siehst ja alles, weißt du, keine Berge, Hügel. Aber du hast nur so viel Platz, so, nur was du stehen kannst. So riesig der Platz, aber nur so viel. Du kannst nur stehen, du kannst dich nicht hinsetzen oder hinlegen oder so. Taib. Jetzt reden wir von den Horror an Yawm al-Qiyamah oder die Beschreibungen von Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala nennt diesen Tag wie? Er nennt ihn gewaltig. Er nennt ihn schwierig oder schwer. Ja. Und er nennt ihn schwer. Er sagt in Surah 83, Vers 4 bis 6. Glauben jene nicht, dass sie auferweckt werden zu einem gewaltigen Tag, am Tage, da die Menschen sich von dem Herrn der Weltbewohner willen aufstellen werden. Yawmun Azim und Yawmun Thaqil und Yawmun Asir. In Surah 76, Vers 27. Dieser da lieben ja das schnell Eintreffende und lassen hinter sich einen schwerlastenden Tag. Yani Asir. Und Surah 74, Vers 9 bis 10. So wird jener Tag ein schwerer Tag sein, für die Ungläubigen nicht leicht. Dieser Tag ist voller Furcht. Allah sagt in Surah 22, Vers 1 bis 2. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache. An dem Tag, da ihr es seht, wird jede Stillende aus Entsetzen übersehen, was sie soeben stillt. Und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind. Aber die Strafe Allahs ist streng. Und Sura 14, Vers 42 bis 43. Vers 42 bis 43. Und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, was die Ungerechten tun. Er stellt sie nur zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr werden. Was heißt Blicke starr werden? An dem Tag, du blinzelst nicht. Ja, Blicke werden starr. Hastend, die Köpfe hochhebend, ihre Blicke kehrt nicht zu ihnen zurück und ihre Herzen sind leer. So leer, Janne, ihre Herzen sind so leicht, dass die Herzen fliegen könnten. Ja, die Herzen stehen im Hals. Im Hals stecken die, in die Herzen sozusagen. Und an diesem Tag gibt es keine Freundschaft und auch keine Verwandtschaft. Allah sagt in Sura 23, Vers 101. Wenn dann ins Horn geblasen wird, dann wird es zwischen ihnen keine Verwandtschaft mehr geben an jenem Tag und sie fragen sich nicht mehr gegenseitig. Und Sura 80, Vers 33 bis 37. Wenn dann der Betäubende, ja, der zweite Schrei kommt, am Tag, da der Mensch flieht vor seinem Bruder und seiner Mutter und seinem Vater und seiner Gefährtin und seinen Söhnen, jeder Mann von ihnen wird an jenem Tag eine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt. Ja, nur die, Gottesfürchtigen sind davon ausgenommen. Allah sagt in einer Ayah, dass die Gottesfürchtigen davon ausgenommen sind, sozusagen, dass man sich Yawm al-Qiyamah wa Allah alam kennt, die Gottesfürchtigen. Freunde. Was für die Muttergehen, ne? Ja, so ungefähr. Allah sagt, der nächste Punkt, der Kafir wird bereit sein, alles zu opfern, um der Strafe zu entgehen. In Sura 10, Vers 54. Und wenn jede Seele, die Unrecht getan hat, das besäße, was auf der Erde ist, würde sie sich wahrlich damit freikaufen oder loskaufen. Und Sura 13, Vers 18. Diejenigen aber, die nicht auf ihn hören, wenn sie alles hätten, was auf der Erde ist, und noch einmal das Gleiche dazu, würden sie sich sicherlich damit loskaufen. Für sie wird es eine böse Abrechnung geben und ihr Zufluchtsort ist die Hölle, eine schlimme Lagerstadt. Also sie sind sogar bereit, zweimal den Besitz der Erde zu geben. Zweimal sogar, wie wir in der Ayah sehen. Und Sura 3, Vers 91. Gewiss diejenigen, die ungläubig geworden sind und als Ungläubige sterben, und von keinem von ihnen würde die ganze Erde voll Gold angenommen werden, auch wenn er sich damit loskaufen wollte. Für jene wird es schmerzhafte Strafe geben und sie werden keinen Helfer haben. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Kafir wird vorgebracht, Yawm al-Qiyamah. Und Allah fragt ihn, bist du bereit, den ganzen Besitz der Welt zu geben oder die ganze Welt zu geben, um dich loszukaufen? Er wird sagen, ja. Da sagt Allah zu ihm, ich habe dich um weniger gebeten und du hast es nicht gemacht. Ich bat dich um weniger sozusagen. Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir nicht, dass du ihm die Dunya gibst. Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir, dass du deine Pflichten gegenüber ihm machst und dass du dich von seinen Verboten fernhältst. Das ist alles, Jana. Und dieser Hadith ist in Bukhari. Taib. Die nächste Ayah, Sura 17, 70, Vers 11 bis 15. Der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte, mit seinen Söhnen und seiner Gefährtin und seinem Bruder und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat, und allen, die auf der Erde sind. Er wünscht dies, möge ihn hierauf retten. Keineswegs, es ist doch ein loderndes Feuer. Ja, ne? Er würde sogar seine Familie verkaufen, damit er Allah subhanahu wa ta'ala ihn vor der Strafe rettet. Toll. Wie lang ist dieser Tag? Yawm al-Qiyamah? Ja? 50.000 Jahre. Ja, Sura 70, Vers 4. Es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. Und Sura 49, Vers 46, 79, Vers 46. Am Tag, da sie sie sehen. 79, ja. Vers 46. Am Tag, da sie sie sehen, wird ihnen sein, als hätten sie nur einen Nachmittag verweilt oder seinen dazugehörigen Vormittag. Weil das Dunya-Leben ist kein Vergleich mit Yom Kiyamah. Das Dunya-Leben, wir leben vielleicht 10 Jahre, 20, 30, 40, 50 Jahre und dort ist 50.000 Jahre. Ja, was ist das für ein Vergleich? Wie ein Nachmittag sozusagen. Der Vergleich zwischen denen. Aber für die Gottesfürchtigen und so weiter ist dieser Tag kürzer. Ich glaube, von Asr bis Maghrib gewählt. Diese Länge und sie sind unter den Schatten Allahs, unter seinen Thronesschatten. Aber der Käfer, 50.000 Jahre, wird in der glühenden Hitze warten müssen. Und Surah 30, Vers 55. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, schwören die Übeltäter, sie hätten nicht länger als eine Stunde verweilt, so pflegten sie sich von der Wahrheit abwendig machen zu lassen. So, was wird an jenem Tag passieren? Was wird Yom Qiyamah überhaupt passieren? Allah wird die Erde in die Hand nehmen und die Himmel. Aber jetzt denkt nicht dieser Himmel, wenn ihr hochguckt, mit diesen Sternen. Das ist nur der erste Himmel. Allah sagt, وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. Und wir haben den untersten Himmel geschmückt, Sine, ja, mit Sternen und so weiter geschmückt. Das ist ein Himmel. Und der erste Himmel im Vergleich zum zweiten Himmel ist so groß wie, ja? Unterschied 500 Jahre. Nein, nein, nicht das. Ja? Eine Münze in Sahara reinschmeißt. Ring, Achim. Ring. Wie ein Ring, nicht Sahara, Wüste, Achim. Wüste. Wie ein Ring in die Wüste. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird die sieben Himmel und Erden wird er falten. Ja, eine Falten ist so. So. Keine Schwierigkeit. So riesig. Schaut mal raus, wie gewaltig der erste Himmel ist. Und der macht alle so. Das war's. Ach, gib mal den. Schau die Decke bitte. So. Wo steht das? Surah 39, Vers 67. Surah Zumar, ne? Zumar, ja. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tage der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet werden. Und Surah 21, Vers 104. An dem Tag, da wir den Himmel zusammenfalten, wie der Urkundenschreiber die Schriftstücke zusammenfaltet. 21.104? Ja. Also an dem Tag, da wir den Himmel zusammenfalten, wie der Urkundenschreiber die Schriftstücke zusammenfaltet. Urkundenschreiber. Wie er die Schriftstücke zusammenfaltet. Ja, genau. Das habe ich ja gesagt. Toll. Surah 69, Vers 13 bis 15. Wenn ins Horn ein einziges Mal geblasen wird und Erde und Berge gehoben und dann mit einem einzigen Schlag zu Staub eingeebnet werden, an jenem Tag dann trifft die Stunde ein, die eintreffen wird. Und Surah 81, Vers 3. Und wenn die Berge versetzt werden, was wird aus den Meeren? Allah sagt in Surah 81, Vers 6. Nein, ist okay. 81, Vers 6. 81, Vers 6. Und wenn die Meere zum Überfließen gebracht werden. Und Surah 82, Vers 3. Und wenn die Meere gesprengt werden. Jane, die Meere, die ihr seht, vielleicht wartet mal beim Meer oder so, da seht ihr, wie gewaltig das Meer ist. Ihr seht gar kein Ende darin. Und dieses Meer wird in Flammen sein. Flammenmeer und es wird gesprengt. Das wird aus dem Meer passieren. Was haben wir gesagt mit den Bergen? Die Erde und die Berge werden gehoben, ein Schrei und die sind weg. Was wird aus den Himmeln? Und das ist das Erste, was passieren wird mit den Himmeln. Mit den Himmeln wird es anfangen. Sura 52, Vers 9. Am Tag, da der Himmel sich heftig hin und her bewegen wird. Und Sura 82, Vers 1. Wenn der Himmel zerbricht. Und Sura 84, Vers 1. Wenn der Himmel sich spaltet. Ja. Und Sura 69, Vers 16. Und der Himmel spaltet sich, so dass er an jenem Tage brüchig wird. Also, der Himmel, der ist erstmal, das fängt erstmal an mit einem Beben, yani. Der Himmel, der wackelt erstmal so, der bebt. Der Himmel bebt erstmal so. Und dann kriegt er hier und da Risse. Dann kriegt er einen Riss dort, kriegt er einen Riss da, dann kriegt er einen Riss da und dann spaltet er sich. Dann spaltet sich der Himmel. So, was wird aus der Sonne, Mond und Sternen? Allah sagt in Sura 81, Vers 1. Wenn die Sonne umschlungen wird, yani die Sonne wird ihr Licht verlieren. Und Sura 75, Vers 8. Und der Mond sich verfinstert. Ach, warte, die erste Sura, welche war? 81, Vers 1 meinst du? Ja. Und da 75, Vers 8. Also der Mond, die Sonne und die Sterne werden ihre Lichter verlieren und dann fallen die aus der Umlaufbahn sozusagen. Also die verlassen ihre Umlaufbahn und dann fallen die neben uns herum und so. Die Sonne, Mond, Sterne und so weiter. طيب, wir beten hier inshallah. Und Allah weiß am besten, Allah alam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.